Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in die höchste Stelle im Paradies schenken, al-Maqam al-Mahmud. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprache für uns einlegen. Und möge auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und die rechtschaffenden Menschen und die Märtyrer und die Engel alle für uns Fürsprache einlegen. Die heutige Sura, die wir uns näher anschauen möchten, ist Surat An-Nasr. Surat An-Nasr ist die 110. Sura des Koran al-Karim. Und ich lese sie einmal in der Übersetzung in deutscher Sprache vor. Das heißt, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, und du die Menschen in Allahs Religionen Scheren eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Gewiss, er ist Reue annehmend. Das sind die drei Ayat von heute, liebe Geschwister. Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, die viele Informationen beinhalten. Und wir bitten Allah azza wa jal, dass er uns die Kraft gibt, diese Ayat zu verstehen und sie auch auf beste Art und Weise umzusetzen. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Erst einmal Surat An-Nasr, liebe Geschwister. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, berichtet, dass sie die letzte Sura ist, die herabgesandt worden ist. Und das ist in Sahih Muslim überliefert. Das heißt, die letzte Sura, die als Ganzes herabgesandt worden ist, ist Surat An-Nasr. Laut Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumma. Und wenn ein Sahabi etwas interpretiert im Koran al-Karim, und wir kennen niemanden, der etwas anderes gesagt hat als er, dann ist das ein Argument. Dann ist das ein Argument, mit dem man argumentieren kann. Also verabschiedet man immer das Hujjah. Das heißt aber nicht, dass es die letzten Ayat sind, die vom Koran herabgesandt worden sind, denn es gibt Hinweise darauf, dass andere Ayat später herabgesandt worden sind als Surat An-Nasr. Aber Surat An-Nasr ist als ganze Sura herabgesandt. Weil ihr wisst, manche Suren des Koran sind komplett herabgesandt worden. Wie zum Beispiel Surat An-Nasr oder Surat Al-Kawthar. Aber andere Suren sind nicht alle auf einmal herabgesandt worden. Wie zum Beispiel Surat Al-Baqarah. Ist nicht alles auf einmal. Dann auch Surat Al-Nisa. Ist nicht alles auf einmal. Und so weiter und so fort gibt es Suren, wo die Verse nacheinander oder nach und nach, besser gesagt, herabgesandt worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im Namen Allahs des Alabamas zu Herzigen, darüber haben wir bei Surat Al-Fatiha ausführlich gesprochen, und Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist am Anfang jeder Sura im Koran vorhanden, bis auf Surat At-Tawbah. Also insgesamt haben wir an jeder Sura am Anfang haben wir die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim stehen, außer in Surat At-Tawbah. Das heißt sozusagen ein Hinweis für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, dass er wusste, dass die letzte Sura ist jetzt zu Ende sozusagen und jetzt kommt eine neue Sura. Oder besser gesagt, die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist ein Hinweis darauf, dass eine neue Sura beginnt. Allahu A'lam. Allah sagte, und ich lese natürlich direkt die deutsche Übersetzung vor, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg. Allahs Hilfe, auf Arabisch Nasr, das ist die Hilfe, ist die Unterstützung, der Beistand. Mit dem Beistand ist hier in erster Linie gemeint, liebe Geschwister, ist die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Da'wa-Mission. Das heißt, in seiner Aufgabe als Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sicherlich stand Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten alaihi salatu wasalam immer bei, hat ihm immer geholfen. In vielen Situationen hat er ihn geschützt, sogar vor Ermordungen, sallallahu alaihi wasallam. Aber hier ist speziell gemeint die Hilfeleistung Allahs und der darauf folgende Sieg gegen die Polytheisten, gegen die Mushrik-Menschen. Die Mushrik-Menschen sind diejenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala andere zur Seite stellen. Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben, dass er der einzige Gott ist und Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala in wie heißt das, Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ihn nicht zur Seite stellen darf. Das heißt, egal was Allah subhanahu wa ta'ala alleine gehört, sobald du diese Sache, die Allah alleine gehört, jemandem, mit jemandem anderes teilst, also sie nicht Allah alleine zuschreibst, sondern sie einem anderen auch gibst oder sogar komplett überträgst, dann ist das eine Form von Schirk. Wie zum Beispiel das Leben geben und das Leben nehmen. Ihya auf Arabisch bedeutet Leben geben. Und Imata bedeutet sterben lassen. Allah subhanahu wa ta'ala, das gehört zu seinen Eigenschaften, dass er derjenige ist, der Leben gibt und derjenige ist, der sterben lässt. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, es gibt einen Menschen, der Leben geben kann und Leben nehmen kann, dann ist es eine Form von Schirk. Dann ist es eine Form von Beigesellung. Dann ist es eine Form von Polytheismus im islamischen Sinne. Warum? Weil was macht Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften aus? Dass er sie alleine, dass sie ihm alleine zustehen, subhanahu wa ta'ala. طيب, jetzt kommt Isa alayhi salatu wa salam und steht im Koran, dass er die Toten hat lebendig gemacht. Dass er manche Menschen, die gestorben waren, hat er gerufen und dann sind sie lebendig geworden. Die Antwort lautet darauf, dass Isa alayhi salatu wa salam nicht mehr gemacht hat, als dass er die Person gerufen hat. Mensch, Isa alayhi salatu wa salam hat nicht die Seele gehabt und sie hineingehaucht in den toten Körper. Sondern Isa hat nur gerufen, das war Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen wieder lebendig macht. Genauso wie Musa alayhi salatu wa salam. Und das berühmte Ereignis, wo er mit den Israeliten vor dem Meer stand und der Pharaon und seine Leute hinter ihm und sie hatten Angst, dass sie ihn einholen. Alle hatten Angst, außer Musa alayhi salatu wasalam hatte keine Angst gehabt. Als sie zu ihm gesagt haben, oh Moses, der Pharaon und seine Leute, die holen uns ein. Dann sagte er, nein, mein Herr ist mit mir. Mein Herr ist mit mir. Also mein Herr wird mich nicht im Stich lassen. Und dann hat Musa alayhi salatu wasalam hat nicht irgendwie das Meer, das Wasser des Meeres beiseite geschaufelt oder sowas, sondern Musa hat nicht mehr gemacht, als dass er mit dem Stock einmal auf das Meer geschlagen hat und dann hat das Meer sich gespalten und sie konnten auf dem Meeresgrund das Meer überqueren, das Meer durchqueren. Insofern, wer hat das in Wirklichkeit gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind Eigenschaften, das sind eben Dinge, die niemand kann außer Allah. Wenn jemand behauptet, jemand anderes kann das außer Allah, dann ist er ein Mushrik. Und es gilt als Abfall vom Islam. Als Abfall vom Islam. Auch wenn er sagt, ich bin Muslim und so weiter und so fort. Aber wenn eine Person Schirk begeht, dann ist das im Widerspruch zu La ilaha illallah. Deswegen, nach unserem Verständnis, sind die Christen keine Monotheisten. Nach unserem Verständnis sind die Christen nicht Menschen, die an einen Gott glauben. Weil wir müssen erstmal verstehen, was heißt Gott. Wenn wir verstanden haben, dass Gott bedeutet, jemand, den man anbetet, und dann sagen wir, es gibt nur einen, den man anbeten darf, und dann betet jemand anderer an außer Allah, dann hat es ein Mushrik, auch wenn er behauptet, ein Muwahhid zu sein. Allah sagte, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, wir haben gesagt, gemeint ist der Beistand Allahs für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Sieg ist gemeint, der Sieg gegen die Leute von Mekka. Das heißt, hier ist angesprochen die Befreiung von Mekka. Auf Arabisch heißt Fathu Mekka. Befreiung von Mekka heißt was? Das heißt, nachdem diese Ortschaft oder dieses Gebiet regiert worden ist von Mushrik-Menschen und sie die Menschen unterdrückt haben und sie die Menschen ungerecht behandelt haben und die Menschen aufgrund ihrer Religion gequält haben, und die Menschen aufgrund ihrer Religion gefoltert haben und die Menschen wegen ihrer Religion sogar vertrieben haben, erst einmal nach Abyssinien, einmal und die zweite Auswanderung und manche auch woanders hin und danach die große Auswanderung nach Medina. Nachdem all dies passiert ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Stadt Mekka befreit und hat den Islam die Oberhand gewinnen lassen und die Menschen hatten plötzlich konnten ihre Religion frei ausüben. Keiner hat sie mehr aufgrund ihrer Hautfarbe erniedrigt. Keiner hat sie mehr aufgrund ihres gesellschaftlichen Standes in eine bestimmte Kategorie gepackt. Keiner hat sie mehr schief angeschaut. nur weil sie aus einem bestimmten Land kommen. Und der Islam, Alhamdulillah, hat die vollkommene Gerechtigkeit dorthin gebracht. Und die Menschen haben gesehen, viele Menschen haben gemerkt, wie wir es in der zweiten Ayah sehen werden, dass der Islam viel Gutes ihnen gebracht hat. Dass der Islam keine Unterdrückung für sie war, wie die Leute gedacht haben. Weil viele Menschen haben Lügen verbreitet über den Islam. Genauso wie in jeder Zeit versucht man die Wahrheit zu bekämpfen, indem man Lügen über die Wahrheit verbreitet. Denn die Wahrheit ist immer stärker als die Falschheit. Wahrheit al-Haq ist immer stärker als al-Batil. Aber wie kann man die Wahrheit ein bisschen schwächen oder besser gesagt hinausschieben, dass sie Oberhand gewinnt, indem man eben sehr viel dagegen kämpft. Und das ist eine der schlimmsten Sachen ist eben, dass man Lügen verbreitet über den Islam. Als dann der Islam die Oberhand gewonnen hat in Mekka, war es klar und deutlich, dass der Islam auch in der gesamten arabischen Halbinsel Fuß fassen wird. Es war ganz klar und deutlich, dass nachdem die größten Tyrannen besiegt worden waren und das Zentrum der arabischen Halbinsel eingenommen worden war, war klar, dass alles andere nur noch eine Frage der Zeit war. Und die Menschen sind auch, wie Allah in der zweiten Ayah gesagt hat, dann automatisch in die Religion Allah subhanahu wa ta'ala eingetreten. Diese Ayah erst einmal, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg. Das ist die offensichtliche Bedeutung, die ich euch gerade eben gesagt habe. Aber manche Menschen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wenn sie die Verse Allahs lesen, eröffnet ihnen Allah subhanahu wa ta'ala manchmal Informationen, die er anderen verbirgt. Das heißt, nicht jeder Mensch, wenn er die Ayat liest, versteht hundertprozentig, was gemeint ist. Der eine versteht 10%, der nächste versteht 20%, der nächste 30%, der nächste 40%. Manche verstehen mehr als andere. Und um das zu demonstrieren, berichtet Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma folgendes. Und zwar diese Überlieferung ist unter anderem Sahih al-Bukhari überliefert. Und zwar Ibn Abbas sagt, dass Umar radiallahu ta'ala anhu, wenn er sich zusammengesessen hat mit den großen Sahaba oder sich mit ihnen beraten wollte, dann hat er die Leute von Badr immer zusammengerufen. Die Leute, die Sahaba, die bei Badr, der Schlacht von Badr teilgenommen haben, haben eine ganz besondere Stellung im Islam. Ja? Und das hängt mit bestimmten Faktoren zusammen. Ein wesentlicher Faktor ist, dass es sozusagen die erste große Schlacht war und eine der entscheidendsten Schlachten überhaupt gewesen war, die Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala für die Muslime bestimmt hat und den Sieg für die Muslime beschert hat. Ein weiterer Grund ist, dass die Leute, die bei Badr teilgenommen haben, Allah azza wa jalla hat ihnen ihre Sünden alle vergeben. Nicht nur die sie gemacht haben, sondern auch die zukünftigen Sünden hat er ihnen vergeben. Dann eine weitere Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Leuten von Badr zufrieden ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit Menschen zufrieden ist, dann wird ihre Meinung und ihre Ansicht der Wahrheit näher sein als Menschen, die nicht von Anfang an sozusagen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekämpft haben. Und deswegen hat Umar radiallahu ta'ala anhu, wenn er eine Sitzung einberufen hat, hat er besonders die Leute von Badr nahe bei sich sitzen lassen. Auf jeden Fall hat Umar radiallahu ta'ala anhu einen Sahabi, der noch jung war, ein Jugendlicher war, auch nahe bei sich sitzen lassen. Im Gegensatz zu allen anderen Jugendlichen. Und das war eben Abdullah ibn Abbas, ein Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Vater ist Abdullah, einer seiner Brüder ist Al-Abbas, auch ein Sahabi, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und sein Sohn ist Abdullah, der Sohn von Al-Abbas. Ja? Sozusagen, genauso wie ein anderes Beispiel, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Vater ist Abdullah, einer seiner Brüder ist wieder Abu Talib. Okay? Und sein Sohn ist Ali. Ist auch ein Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, auf jeden Fall Abdullah ibn Abbas hatte eine besondere Stellung bei Umar. Abdullah ibn Abbas durfte immer in seiner Sitzung in der Nähe von ihm sitzen. Sodass Abdurrahman ibn Auf, ein anderer Sahabi, einmal sich beschwert hat darüber. Er hat gesagt, Inna lana abna'an mithlu. Das heißt, wir haben auch Kinder so wie er. Warum also ausgerechnet dieser Abdullah ibn Abbas in diesem jungen Alter darf in solchen Sitzungen teilnehmen? Dann können wir doch unsere Kinder auch mitbringen, unsere 11, 12, 13, 14, 15 Jahre können auch mitmachen. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu als Antwort, als Argument, ihr wisst, welche Stellung Abdullah ibn Abbas hat. Und die Stellung, die Abdullah ibn Abbas hat, ist nicht, kommt nicht von ungefähr. Und eine der besonderen Besonderheiten von Abdullah ibn Abbas ist eben was, dass er ein Familienmitglied des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und die Familienmitglieder unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam nennt man wie? Genau, Ahlul Bayt. Ahlul Bayt. Das heißt sozusagen wortwörtlich die Hausbewohner. Und die Hausbewohner, das heißt die Familie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben eine ganz besondere Stellung in unseren Herzen. Logischerweise. Wenn du jemanden sehr, sehr gerne magst und dann triffst du seinen Sohn, dann freust du dich auch über seinen Sohn, obwohl die eigentliche Liebe gilt für den Vater und nicht für den Sohn. Und umgekehrt genauso. Du triffst einen sehr, sehr lieben Menschen, den du seit mit ihm vielleicht 5 oder 10 Jahren schon befreundet bist. Und irgendwann sagt er dir, dieser alte Mann, da ist mein Vater. Dann gehst du hin und begrüßt ihn ganz anders, als du jeden anderen älteren Mann begrüßt. Warum? Weil er eben der Vater ist von deinem Freund. Wie ist es dann mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Jemand, der verwandt ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir lieben ihn aufgrund unserer Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt kommt jemand und verabscheut jemanden von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das weist auf was hin? Das weist darauf hin, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam verabscheut, walayadu billah. Ganz klar, ja? Weil es kann ja nicht sein, weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt jemanden sehr. Besonders seine eigene Familie, natürlich. In erster Linie seine eigene Tochter oder seine eigene Töchter, besser gesagt. Ja? Auch wenn sozusagen alle gestorben sind, bevor er gestorben ist, bis auf Fatima radiallahu ta'ala anhunna ajma'in, überhaupt in allen zufrieden sein. Das heißt, unser Prophet, wen lebt er noch? Natürlich seine Ehefrau. Logischerweise, hätte sie nicht geheiratet, oder? Okay. Und viele andere. Und jetzt jemand verabscheut jemanden, den der Prophet liebt, ist eine Katastrophe. Deswegen als einmal jemandem Unrecht getan wurde von der Familie des Propheten, vor allem einer seiner Ehefrauen, hat er gesagt zu einer anderen, ich mag sie, deswegen sollst du sie auch mögen. Ich mag sie, deswegen sollst du sie auch mögen. Und dann war die Sache erledigt, fertig. Dann die andere Person konnte nichts mehr sagen und sie hat diese Person in ihr Herz geschlossen, noch mehr als es vorher war. Ja? Weil jeder Mensch hat, natürlicherweise mag er manche Menschen mehr als andere, das ist kein Problem. Aber wenn es eine Abneigung gibt, stopp, dann muss die Religion diese Sache wieder in die richtige Bahnen rücken. Es kann nicht sein, dass du einen Kafir mehr liebst als einen Muslim. Das kann nicht sein. Natürlich kann es sein, dass du mit dem einen besser auskommst als mit dem anderen, das kann sein. Aber die innere Liebe, die du in deinem Herzen verspürst gegenüber jemandem, der an deinen Gott glaubt und deinen Gott anbetet und Muslim ist, ja, muss größer sein als die Liebe zu jedem anderen Menschen, der deinen eigenen Gott verleugnet. Das heißt, derjenige, für den du lebst dein ganzes Leben lang, er sagt, ich glaube nicht an ihn. Und den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, den du am meisten liebst von allen Menschen, er sagt, ich mag ihn nicht. Ja, stell dir mal vor, ich komme zu dir, und ich gehe mal davon aus, dass du deine Ehefrau sehr, sehr liebst. Okay? Stell dir mal vor, ich komme zu dir und beleidige deine Ehefrau. Ja, ich weiß nicht, also, ob ihr mich dann noch mögen werdet. Ich glaube nicht. Also, und jemand kommt und sagt, also dein Prophet, ich glaube nicht an ihn. Ich meine, wenn er sagt, ich glaube nicht an ihn, was will er damit sagen? Wenn er sagt, ich glaube nicht an deinen Propheten, das heißt, ich glaube, der Mann hat gelogen. Und das ist eine Fiktion, das ist eine Erfindung, das ist kein richtiger Prophet. Ja. Deswegen muss man immer die Liebe zum Propheten Muhammad über alles andere setzen. Kommen wir zurück, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, um die Geschichte hier zu Ende zu bringen, Abdurrahman Ma'auf sagte, sinngemäß, ich sage jetzt die Geschichte in meinen eigenen Worten, ja, sagte, Umar, also warum Ibn Abbas kommt in die Sitzung, warum nicht unsere eigenen Kinder dann auch? Der ist noch klein, lass ihn weg. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, aber du weißt ganz genau, oder ihr wisst ganz genau, welche Stellung er hat unter uns. Dann wollte Umar einmal die Sache verdeutlichen und klar machen, dass er Ibn Abbas nicht umsonst in seine eigene Sitzung aufnimmt. Als sie sich einmal versammelt hatten, hat dann Umar zu den Leuten gesagt, die Aya, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Das ist die erste Aya, die wir heute gerade angeschaut haben. Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg. Was ist damit gemeint? Hat er die Leute gefragt. Manche von ihnen haben gesagt, ich sage es in meinen eigenen Worten, sie haben einfach die Ayat dieser Sura genau wiedergegeben, wie sie da stehen. Das heißt, sie haben einfach mit eigenen Worten das wiedergegeben, was Allah gesagt hat. Also, wenn Allahs Hilfe kommt, das heißt die Unterstützung für seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und der Sieg, das heißt gegen die Mushrikin, also die offensichtliche Bedeutung der Ayat haben sie wiedergegeben. Das heißt, sie haben nichts Falsches gesagt. Dann hat, und manche haben gar nichts gesagt. Dann hat Umar ibn Abbas gesagt, zu ihm gesagt, sag mal, was meinst du dazu? Was ist die Bedeutung von diesen Ayat? Dann sagte er, أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. Das heißt, es geht um die Frist des Propheten صلى الله عليه وسلم. Allah hat sie ihm mitgeteilt. Die Frist, die Lebensfrist. Die Lebensfrist. Das heißt, das war eine Ankündigung von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم, dass er bald sterben würde. Und dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Was anderes weiß ich darüber auch nicht. Oder, ich weiß es nicht besser, als du es gerade eben gesagt hast, Ibn Abbas. Also hat es bestätigt. Warum? Werden wir, inshallah, gleich sehen. Oder, ganz einfach. Doch werden wir sehen, erinnert mich dran, falls ich das vergessen sollte, warum, dass diese Sura ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr lange zu leben hatte, nachdem diese Sura abgesandt worden ist. Allah sagte, wenn die Hilfe Allahs kommt, oder wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Die Menschen, wir sind ja auch gerade so ein bisschen bei der Sira, die Menschen sind am Anfang, liebe Geschwister, vereinzelt in den Islam eingetreten. Der eine macht Da'wah mit dem, sagt, okay, ich werde Muslim. Der nächste macht Da'wah mit dem, wird Muslim. Einzelne Personen. Maximal vielleicht mal eine ganze Familie. Das ist am Anfang gewesen, deswegen sind sehr wenige Muslime geworden vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina. Nachdem nachdem die Stadt Makkah befreit worden war, sah die Sache anders aus. Nachdem Makkah befreit worden war, sind die Menschen in Scharen eingetreten. Das heißt, ganze Gruppen von, ganze Gemeinschaften sind auf einmal eingetreten. Ganze Städte, ganze Dörfer, ganze Stämme auf einmal. Warum? Naja, die Sache liegt auf der Hand. Wenn der Islam, liebe Geschwister, stark ist, dann werden nicht nur diejenigen Menschen, die vollkommen überzeugt vom Islam sind, in den Islam eintreten. Und wenn der Islam stark ist, dann werden auch diejenigen Menschen, die schwankend sind, in den Islam eintreten. Weil es gibt einfach viele Menschen, sie sind Opportunisten, sagt man. Ja? Das heißt, sie gehen immer mit dem Stärksten. Und wenn der Islam gerade der Stärkste war, dann haben sie Glück gehabt. Wenn der Islam nicht der Stärkste war, haben sie Pech gehabt. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass der Islam die Oberhand hat, immer, in allen Bereichen. Warum? Weil die Leute werden sonst vom, von der Wahrheit abgehalten. Das heißt zum Beispiel, ich sage immer das gerne, das Beispiel der Zakat. Bei der Zakat wundert es mich manchmal, dass wieso darf man Zakat Leuten geben, um sie für den Islam zu gewinnen? Es gibt eine der 8 Kategorien der Leute, die man Zakat geben darf, sind Leute, die man zum Islam gewinnen möchte. Das heißt, die sind so an der Kante, sage ich mal, ja, die sind an der Grenze und es fehlt noch ein Stups, damit sie den Istishahada sprechen und muslimisch werden. Okay. Jetzt gibt man ihnen Geld und dann treten sie in den Islam ein. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist doch gekauft. Das ist doch gekauft, was bringt denn dieser Islam? Diese Antwort lautet, das ist falsch. Gekauft und schlecht wäre es, wenn das ein Christ gemacht hätte oder jemand, ein Jude oder ein Buddhist oder ein, weil sie dann die Menschen von, zum Unglauben bringen. Weil sie dann die Menschen also zur falschen Religion bringen. Aber wenn du jemanden durch so einen, sage ich mal, Trick oder durch eine Sadaqa zur Wahrheit bringst, Alhamdulillah, dann hast du ja etwas Gutes gemacht. Ja? Und deswegen, wenn es mit Geld möglich ist, einen Menschen zur Wahrheit zu bringen, Alhamdulillah, warum nicht? Was spricht dagegen? Er wird ja dann die Wahrheit kennenlernen. Und ihr müsst euch vorstellen, jemand, der kein Muslim ist, für ihn, und das können natürlich die Leute berichten, die muslimisch geworden sind, besser als Leute, die Muslime von an waren. Aber ein Nicht-Muslim, es kann sein, er hat viele Barrieren, die ihn abhalten vom Islam. Das heißt, kann sein, er hat eine falsche Vorstellung vom Islam. Kann sein, er denkt in der Moschee, da sind Leute, ich weiß nicht, also er hat eine falsche Vorstellung von den Muslimen, die jeden Tag in die Moschee kommen zum Beten. Also sagt er sich, ich gehe nicht in die Moschee. Gut. Dann hält es ihn ab von der Wahrheit, diese falschen Vorstellungen, die er hat. Jetzt kannst du ihn irgendwie gewinnen, durch Geld oder durch was anderes, durch einen Vortrag, wie auch immer, dass er einfach mal kommt und den Islam kennenlernt und du hilfst ihm sozusagen, diese Barriere zu überwinden einmal und er lernt die Wahrheit kennen. Ja, das ist alles, was damit beabsichtigt wird. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das also ein legales Mittel, jemanden zum Islam einzuladen, dass man ihm Kaffee serviert, Tee gibt, dass er sich beruhigt, dass ihm ein Buch gibt, dass man ihm, wenn er, man darf übrigens Geld geben, einfacher Sadaqa, ist sogar nicht so streng wie Zakat. Also bei Sadaqa, freiwillige Spenden, darf man auch einem Nicht-Muslim geben. Ja? Wenn er das braucht, wie jeder andere arme Mensch, darf man das ihm geben. Und wenn du das als Form der Da'wa machst, natürlich noch besser, weil dann lernt er den Islam kennen, wie gesagt. Jetzt sagt er, jetzt heißt es im Koran, und wenn du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Wie ich gesagt habe, wenn der Islam stark ist, dann werden auch die schwankenden Menschen in den Islam eintreten. Und deswegen daraus lernen wir, Geschwister, wenn man selbst stark ist, wenn man selbst ein Vorbild ist für andere, wenn man selbst eine Leitfigur ist, dann, liebe Geschwister, wirst du andere Menschen mit dir ziehen. Ja? Wenn du jemanden siehst, der im Iman und im Islam ganz weit oben ist. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass er bei Allah subhanahu wa ta'ala eine viel höhere Stellung hat als du selbst. Und du siehst, wie standhaft er ist in bestimmten Situationen. In bestimmten Situationen, wie er reagiert, sagst du, subhanallah, so hätte ich niemals reagiert. Aber mashallah hat das richtig gemacht. Dann nimmst du ihn dir zum Vorbild. Und dann schöpfst du sozusagen Kraft in seiner Hand. Versteht ihr? Das heißt, jemand, der ein Vorbild ist, zieht andere Menschen automatisch mit sich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Vorbild ist und dass man als Muslim besonders darauf achtet, wie man sich anderen Menschen zeigt. Natürlich für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht um von den Menschen gelobt zu werden. Ein anderes Beispiel. Wenn du zum Beispiel zu einem Alim gehst, ein Alim ist ein Gelehrter, der mehr weiß, als er nicht weiß von der Religion. Sage ich jetzt mal, ist nur natürlich übertrieben, ist die Aussage, ja? Man kann nicht so viel wissen. Aber wenn du mal zu einem Alim gehst, und dieser Alim wird in der Sitzung von den Menschen respektiert. Keiner redet dazwischen. Keiner unterbricht den Alim. Keiner gähnt, während er die Sitzung macht. Keiner schläft. Keiner nickt ein. Keiner tut desinteressiert, wann ist der Sache endlich vorbei. Sondern die Leute sind alle da aufmerksam und achten auf alles, was der Alim zu sagen hat. Wenn du jetzt in die Sitzung dazukommst und du merkst das, automatisch wird sich etwas in deinem Herz tun. Und zwar, du wirst Ehrfurcht empfinden vor diesem Gelehrten. Weil die anderen außenrum ihn alle respektieren. Du kannst niemals etwas Falsches, du traust dich nicht mehr zu husten. Manche Hadith-Gelehrte, liebe Geschwister, die waren so streng mit ihren Schülern, dass selbst wenn eine Nadel runtergefallen ist, hat er die Sitzung abgebrochen und sind nach Hause gegangen. Hat er gesagt, also, du hast einfach sitzen lassen, die Leute. Ist nach Hause, fertig. Er hat sich gedacht, jemand, der, es geht nicht um ihn. Es geht doch nicht um ihn. Es geht doch nicht darum, dass er respektiert wird als Person. Sondern es geht darum, er lehrt hier die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Das heißt, wenn du die Erben der Propheten nicht schätzt und nicht respektierst, aufgrund dessen, was sie dir sagen, warum sollst du dann den Propheten respektieren, wenn er dir etwas erzählt? Das ist keine blinde Liebe. Respekt, also den Propheten zu lieben, ihn zu glauben, ihn zu folgen und ihn zum Vorbild zu nehmen, bedeutet natürlich in erster Linie, dass du ihn respektierst. Und respektierst das, was er den Menschen mitzuteilen hat. Deswegen ist ganz wichtig, wenn du irgendwo bist, wo ein Gelehrter ist, ein Alim ist, ein Imam, auch ein Imam einer Moschee, egal. Ja? Jemand ist, der Ansehen verdient, religiös. Gesellschaftlich auch. Auch ältere Menschen verdienen Respekt. Weil der Prophet sagte, wer nicht die Älteren respektvoll behandelt und die Kleinen sich den Kleinen erbarmt, der gehört nicht zu uns. Das ist auch eine Charaktereigenschaft eines gläubigen Menschen, gut mit den Kleinen, gut mit den Älteren umzugehen. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du irgendwo hingehst, wo so eine Person ist, die respektiert werden muss aufgrund der Religion, dann unbedingt, damit du die anderen Menschen dazu bringst, ihn auch zu respektieren, halte ihn in Ehren, dann werden die Menschen ihn auch in Ehren halten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, was er hier erlebt, ist offensichtlich im 9. Jahr der Hijra geschehen. Das 9. Jahr der Hijra nennt man Aamul Wufud. Wufud ist der Plural von Wafd. Ein Wafd ist eine Gesandtschaft. Das heißt, irgendwo auf der arabischen Halbinsel hat jemand mitbekommen, die Araber sind schon islamisch geworden. Sind schon alle Muslime. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir wehren uns oder wir beugen uns. Ja? Die meisten haben sich für das Zweite entschieden. Beugen nicht für die Menschen, sondern für Allah. Subhanahu wa ta'ala. Also, was haben sie gemacht? Sie haben einfach gesagt, Leute, du, ein paar angesehene Menschen im Stamm oder im Dorf oder wie auch immer, die haben eine Gesandtschaft gebildet, eine Delegation und haben gesagt, geht bitte nach Medina und schaut, was es dort gibt. Wenn das ganz normal ist, der Islam und ganz einfache Sachen und von uns nichts Besonderes verlangt oder was man akzeptieren kann also, dann nehmt den Islam einfach an und wir werden den Islam auch mit euch zusammen annehmen. Weil damals war es öfter so, heute gibt es das selten, aber damals war es öfter so, dass wenn der Führer von einem Volk eine Religion hatte, dann waren die anderen Leute ebenfalls nicht mit der Sprechung. Ja. Und dieses Jahr heißt das Jahr der Gesandtschaften, das Jahr der Delegation. Am al-Wufud. Warum? Weil sehr viele Delegationen gekommen sind aus der arabischen Halbinsel und alle wollten über den Islam erfahren und alle sind nach Hause gekehrt, haben den Islam angenommen und haben das ihren Leuten beigebracht. Das war im 9. Jahr der Hijra. Manche Ulama sagen, dass das der Grund war, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj nicht sofort vollzogen hat, als sie auferlegt worden ist. Manche Ulama sagen, die Hajj wurde auferlegt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht sofort gemacht, sondern erst später. Manche sagen, der Grund war, weil er beschäftigt war mit etwas noch Wichtigerem. Sondern mit der Da'wah der ganzen Umma. Das heißt, wäre er zu Hajj gegangen, wären Tausende von Menschen nach Medina gekommen und sie hätten den Mann nicht vorgefunden und sie wären zurückgegangen und hätten den Islam ja nicht angenommen. Und so sagen manche Ulama, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache hinausgeschoben mit der Hajj um ein Jahr. Wallahu a'la. Das ist einer der Gründe, die genannt werden, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Wie dem auch sei, Am Anfang waren sie alle einzeln eingetreten und später waren sie in Scharen in die Religion Allahs. Die Religion Allahs ist natürlich der Islam. Den Begriff Religion mit Din zu übersetzen, ist ein Thema für sich. Da kann man sich mal extra damit beschäftigen, inshallah. Aber gemeint ist einfach hier, die Religion Allahs ist der Islam. Warum? Weil auf Arabisch heißt es Din Allah. Din wird im Allgemeinen übersetzt mit Religion. Und Allah sagte in Surat Al-Imran, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Das heißt, der Din bei Allah, inda Allah al-Islam ist der Islam. So einfach ist das zu verstehen. Allah sagte dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Lobpreisen, liebe Geschwister, auf Arabisch Tasbih, bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala von allen Mängeln frei zu sprechen. Das bedeutet das. Auf Arabisch Tanzihullah min kulli su. Oder an kulli su. Das heißt also, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobt auf eine Weise, wie es ihm gebührt. Und übersetzen könntest du die Ayah wie folgt. Das heißt, Fasabbih bihamdi rabbika. Das heißt so viel wie, dann lobpreise deinen Herrn oder preise deinen Herrn mit dem ihm gebührenden Lob. Dann preise deinen Herrn mit einem Lob, der ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Naja, welche Art ist das? Zum Beispiel, subhana rabbi al-a'la zu sagen. Oder subhana rabbi al-azim. Oder subhanak allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli. Alles das Wort subhanallah zu sagen, subhanallah wa bihamdihi, ja, ist eine Form Allah subhanahu. Verschiedene Formen, die ich jetzt erwähnt habe, eine von subhanallah wa bihamdihi. Auch subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Und viele verschiedene Lobpreisungsmöglichkeiten gibt es, wie man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen kann. Warum sollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen und ihm danken? Weil, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk beseitigt hat. Und der Schirk ist die größte Ungerechtigkeit, die es überhaupt gibt. Und aus dieser Ayah entnehmen wir, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich mit einer neuen Ni'mah begünstigt, ein neues Geschenk gibt von ihm, subhanahu wa ta'ala, egal was ist, dann ist es gesetzlich, dass man Allah preist und sagt, Alhamdulillah und Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala dankt auf eine Art und Weise, wie es eben gebührt. Eine andere Art und Weise, wie man Allah danken kann, ist Sajda tu Shukr. Sajda heißt ja, sich niederwerfen. Ash-Shukr ist der Dank. Das heißt, die Dankesniederwerfen. Das bedeutet, wenn irgendetwas Gutes passiert, und du möchtest Allah danken, dann ist eine Möglichkeit, dass du einmal dich niederwirfst für Allah subhanahu wa ta'ala auf den Boden. So wie Dawud alayhi salam es gemacht hat, berichtet in Surat Sad. Dann lobpreise deinen Herrn und bitte, Herr Rabb, darüber haben wir auch, denke ich, schon ausführlich gesprochen, aber Rabb, Geschwister, ist derjenige, dem die Herrschaft gehört. Ist derjenige, der, wenn wir auf Aqidah-Ebene sprechen, würden wir sagen, das ist derjenige, subhanahu wa ta'ala, der alle versorgt, der alles lenkt, der alle erschaffen hat, der alle lebendig macht, die lebendig sind und alle sterben lassen wird. Und das ist der Herr der Welten, der Besitzer von allem. Alles, was mit Allahs Taten zu tun hat, subhanahu wa ta'ala, fällt unter den Begriff Rabb. Alles, was mit Allahs Taten zu tun hat, fällt unter den Begriff Rabb. Dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Unser Prophet soll um Vergebung bitten für was? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam soll sagen, Astaghfirullah. Für was? Welche Sünden hat er denn begangen, dass er um Vergebung bitten soll? Erstmal, manche Ulama sagen, das ist damit gemeint ist die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, Allah spricht zwar ihn an, aber gemeint sind wir in erster Linie. Warum? Weil wir dem Propheten folgen, sallallahu alaihi wasallam. Andere Ulama sagen, dass es eine reine Ibada ist für den Propheten und die anderen Propheten. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sallallahu alaihi ajma'in. Das heißt, dass sie sagen, Astaghfirullah ist eine Ibada für sie an sich, auch wenn sie keine Sünden haben. Und manche Ulama sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte für Dinge um Vergebung bitten, die für andere Menschen keine Sünde sind. Aber für ihn, da er viel mehr weiß und viel gottesfürchtiger ist, sollte Allah um Verzeihung bitten für Dinge, die er unterlassen hat und die er hätte noch besser machen können. Sallallahu alaihi wasallam. Damit der Prophet weiß, alaihi salatu wasalam, dass er auch ein Diener Allahs ist und kein Fünkchen an Göttlichkeit besitzt. Und dass er genauso Istighfar machen muss, wie jeder andere Mensch auch. Und wie ich einmal gesagt habe, gute Taten, wenig gute Taten für einen einfachen Menschen sind für einen rechtschaffenen Menschen wie Sünden. Gute Taten, wenig gute Taten können für einen gläubigen, rechtschaffenen, gottesfürchtigen Menschen wie Sünden sein. Wie kann das sein? Einfaches Beispiel. Jemand ist daran gewöhnt, liebe Geschwister, jeden Tag am Anfang der Zeit zu beten. Sein Fajr-Gebet am Anfang der Zeit zu beten. In der Gemeinschaft der Muslime, in der ersten Reihe sogar, ist er daran gewöhnt, jeden Tag. Und ihr wisst, wer sein Fajr-Gebet in der Gemeinschaft betet, der ist im Schutze Allahs. Den ganzen Tag über ist er geschützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt passiert es an einem Tag von 365 Tagen, dass er verschläft. Wie ergeht es ihm? Er verschläft. Jemand, der verschläft, ist prinzipiell entschuldigt. Eine Person, die verschlafen hat, den Wecker nicht gehört hat, weil sie tiefer geschlafen hat als sonst. Vielleicht hat sie mal ein bisschen mehr gegessen abends und dann der Schlaf war tiefer. Ja? So eine Person ist entschuldigt, wenn sie das nicht gehört hat. Solange sie nicht der Grund natürlich dafür war, Absicht ist was anderes. Aber es geht jetzt darum, man ist jeden Abend wie immer ins Bett gegangen und diesen Morgen hat man den Wecker nicht gehört. Gab Stromausfall sogar. So, du kannst überhaupt nichts dafür. Du hast einen elektronischen Wecker, Stromausfall, du hast den Wecker nicht gehört. Wie ergeht es dir dann als gläubiger Mensch, wo du jeden Tag immer in der Moschee gebetet hast? Es ist für dich wie eine Sünde. Und das Erste, was deine Zunge automatisch sagt, ohne dass du es eigentlich absichtlich tust, ist, dass du Astaghfirullah. Rabbi ghfirli. Oder inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Irgendein Ausdruck, der Ausdruck, dass du vollkommen empört bist und dass du sehr traurig bist. Und kann sein, du bist traurig, weil auch wenn du keine Sünde begangen hast, aber diese Belohnung wolltest du haben. Denn jemand, der sein Fajr-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, dem wird die Belohnung niedergeschrieben. Eine Belohnung heißt es, wer Isha und Fajr in der Gemeinschaft verrichtet hat, dann wird die Belohnung geschrieben, als hätte er die ganze Nacht lang gebetet. Und wer kann die ganze Nacht beten? Und die Belohnung ist weg. Und das Problem ist, das kriegst du nie wieder. Der Tag ist vorbei. Das kannst du nicht nachholen. Weg. Und das bereust du und sagst du, Rabbi, oh mein Herr, verzeih mir. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, klar, und jemand, der das einmal die Woche macht, also jemand, der einmal die Woche kommt zum Fajr-Gebet und der Gemeinschaft betet, der fühlt sich natürlich gut. Er fühlt sich, Alhamdulillah, heute habe ich in der Gemeinschaft Salat al-Fajr in der Moschee verrichtet. Aber wenn ein anderer das machen würde, sechsmal zu Hause und einmal in der Moschee, dann würde er sagen, eine Sünde begangen. Versteht ihr? Das ist damit gemeint. Wallahu a'lam. Der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss, er ist Reue annehmend. Er ist Reue annehmend. Besser übersetzt wäre es zu sagen, er ist äußerst Reue annehmend. Denn der Begriff Tawwab auf Arabisch ist ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sehr viel Reue annimmt. Ja, das ist wie zum Beispiel Ghafir. Ghafir heißt der für Allvergebende, Al-Ghafir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich auch nicht nur als Ghafir, sondern als Ghaffar. Ghaffar ist jemand, der viel vergibt. Und er bezeichnet sich als Ghafur. Wird auch jemand, der besonders viel vergibt. Ja? Das heißt, es ist nicht das Gleiche. Ich kann nicht alle drei Worte einfach gleich übersetzen. Es geht nicht. Wenn ich die Bedeutung wirklich wiedergeben will, dann muss ich im Deutschen ein Adjektiv oder was irgendwie hinzufügen. Oder Adverb. So. Er ist besonders Reue annehmend. Das heißt, er wendet sich demjenigen zu, der sich ihm reuevoll zuwendet, subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Besondere an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er, egal wie viel der Mensch gesündigt hat, und egal wie oft der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala ungehorsam gewesen ist, und egal wie unverschämt man gewesen ist, wenn ein Tag kommt, an dem der Sünder bereut und sagt, oh Allah, verzeih mir meine Sünden, die ich gemacht habe, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte eine neue Seite aufschlagen in meinem Buch, ich möchte, dass meine Sünden vergeben werden, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Letzte, der Nein sagen würde. Warum? Weil Allah ist nicht wie ein Mensch. Der Mensch, vielleicht wenn er einmal beleidigt wird, zweimal, dreimal verzeiht er. Irgendwann sagt er, nein, ich möchte nicht mehr verzeihen, mach was du willst, ich kann dir nicht mehr verzeihen. Warum? Weil als du diesem Menschen wehgetan hast, hast du ihm wehgetan tatsächlich, der ist verletzt worden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dich verletzt. Allah subhanahu wa ta'ala, ihm schadet das ja überhaupt nicht, was du machst. Auch wenn alle Menschen Schirk machen würden, Allah würde es nicht verletzen. Wenn alle Menschen sogar gläubig wären, also haben wir den Hadith, haben wir auch gelesen, bei den Nawawi Hadithen, wo es heißt, wenn alle Menschen das gottesfürchtigste Herz hätten und sich alle versammeln würden an einem Ort, ihr kennt den Hadith, ja? Das würde Allah in seinem Reichtum nichts hinzufügen. Und wenn alle Menschen das unseligste Herz hätten, das heißt das Herz eines Menschen, der am weitesten entfernt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, so würde dies von seinem Reichtum gar nichts verringern. Insofern sind wir diejenigen, die ihn brauchen, und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat überhaupt kein Problem damit, dass er sich dem Menschen wieder reuevoll zuwendet, wenn er sich ihm subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet. Alhamdulillah. Und das ist eine Eigenschaft Allahs. Und das Tolle an unserer Aqidah ist, dass wir glauben, dass die Eigenschaften Allahs ewig sind. Das heißt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo diese Eigenschaft Tawwab weg ist. Das ist eine Katastrophe. Sondern sie ist bestimmt für bestimmte Menschen. Sie ist bestimmt für diejenigen Menschen, die das von ihm verlangen, subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet uns, sie sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Das heißt, Aisha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sehr oft in seinem Rukur, in seiner Verbeugung und in seinem Sujud, in seiner Niederwerfung zu sagen, gepriesen seist du, O Allah, du bist unser, gepriesen seist du, O Allah, unser Herr, und dein ist das Lob, O Allah, vergib mir. Diesen Dua, Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft gesagt im Ruku' und im Sujud. Das heißt, wenn man gesagt hat, Subhana Rabbi al-Azim, mindestens einmal und Sunnah ist dreimal, dann sagt man danach, so oft man möchte, kann man sagen, wenn man möchte, diesen Dua, den ich gerade eben gesagt habe. Oder auch im Sujud, wenn man gesagt hat, Subhana Rabbi al-A'la, dann kann man danach Subhana Rabbi al-A'la mehrmals sagen, wie man will. Aber eine Möglichkeit ist, dass man danach eben auch diesen Dua sagt, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Und dieser Hadith ist überliefert bei in Sahih Muslim. Und eine andere Überlieferung noch deutlicher, sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, Ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da idh nasalat idha ja'a nasrullah wal fath illa wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li una rabbana. Das heißt, subhanaka allahumma, die gleiche Dua ähnlich wie ich gerade eben gesagt habe. Und zwar hat er das gemacht sallallahu alaihi wasallam, sagte sie, nachdem إذا جاء نصر الله والفتح diese Sura, nachdem Ida Ja'a Nasrullah al-Fatih herabgesandt worden ist, hat der Prophet kein Gebet mehr verrichtet, in dem er nicht gesagt hätte, diesen Dua. In jedem Gebet sagte sie also, was ist, um zu betonen, dass er das sehr oft gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith war Bukhari Muslim, und er sagte sie am Ende, yata'awwalul Quran. Das heißt, er setzt den Koran um. Warum? Die Ayah ist doch hier. Fasabbih bihamdi tasbih und hamd. Wastaghfirhu istighfar. Subhanaka Allahumma fasabbih. Wabihamdik bihamdi rabbik. Rabbana Allahumma ghfirli wastaghfirhu. Das ist der Dua. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese drei Aspekte, dass man preisen soll, loben soll, um Vergebung beten soll, hat er in einen Dua einfach umgesetzt. Das heißt, er hat sallallahu alaihi wasallam, deswegen war er tatsächlich die Umsetzung des Koran an sich. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir diese Sura umsetzen, auf die beste Art und Weise, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.